Hallo, meine Magic Man. Hier ist ja wieder euer Coach Magic. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, ich komme wieder direkt aus dem Gym. Habe heute Rücken trainiert und es war gut. Aber heute war schon wieder richtig heiß. Also die Luft steht, sie bewegt sich gar nicht. Und das war wirklich anstrengend. Und deswegen bin ich jetzt auch schon so ein bisschen so ein bisschen abgeschaltet. Ich habe jetzt gerade gegessen und mache jetzt erstmal das Video für heute. Ja, kleines Update zu Kimba. Wir waren ja gestern beim Tierarzt und er hat leider tatsächlich Verdacht auf Kreuzbandriss. Daher kommt dieses Humpeln, was er hat, dass er nur auf drei Beinen geht und das eine Bein ein bisschen weniger belastet. Ich habe jetzt für 10 Tage so ein Schmerzmittel und so einen Entzündungshemmer mitbekommen. Das muss er jetzt erstmal nehmen und er darf auf gar keinen Fall toben und nur so kleine Spaziergänge. Und wenn er nach 10 Tagen immer noch humpelt, dann müssen wir nach Hannover-Isernhagen in die Tierklinik. Da ist wohl ein Spezialist für Operationen, für mögliche Kreuzbandrisse, wenn er das dann haben könnte. Also jetzt ist er noch gerade in der Hoffnungsphase. Wir hoffen mal das Beste, rechnen mit dem Schlimmsten, aber hoffen auf das Beste. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, dass es sich ausklingt. Heute ist er natürlich schon besser gegangen. Das liegt aber daran, dass er seit gestern Schmerzmittel nimmt und die überlagern natürlich den Schmerz und dementsprechend tritt er fester auf. Ja, der große Träumer war wohl ein bisschen ungeschickt, aber wie gesagt, noch ist nichts entschieden. Wir wünschen ihm alle gute Besserung, denke ich mal, also ich auf jeden Fall. Ja, so ist es. Ja, Männer, Thema des heutigen Videos ist, was ist ein Mann wert? Lasst uns mal gemeinsam hinter den Vorhang schauen. Und ich habe hinter den Vorhang geschaut und ich weiß jetzt, was ein Mann tatsächlich wert ist. Und das möchte ich jetzt mal wirklich mit euch teilen. Es ist ja so, dass wir eine gewisse Dynamik haben. Frauen wollen möglicherweise Kinder und die damit einhergehenden Benefits. Also es ist ja einmal in ihrer Biologie, Kinder zu bekommen. Das ist ja unstrittig. Sie weiß natürlich auch, dass wenn sie Kinder bekommt, dann hat sie ihren Versorger in der Regel sehr sicher. Das ist natürlich auch ein Ziel. Also ich habe gehört von Freunden, dass die jetzt Frau zu ihm gesagt hat, sie will gar nicht mehr arbeiten. Wenn sie dann schwanger wird, will sie sich nur noch exklusiv um das Kind kümmern und er ist d'accord damit. Und sie sieht ihren Weg raus aus dem Hamsterrad, quasi rein in die Comfortzone, dass sie dann zu Hause ist, lässt sich die Ressourcen beschaffen und kümmert sich dann um das Kind. Das ist ihr Plan. So, jetzt ist es so, dass dadurch, dass wir Männer so gerne Vollkontakt haben, erliegen wir der Illusion, dass wir dankbar sein können, diesen Vollkontakt zu haben und alles, was daraus resultiert, nehmen wir dann mit. Manche wollen Kinder, manche wollen keine Kinder, manche denken gar nicht drüber nach, wollen einfach nur Vollkontakt und daraus resultiert dann das eine oder das andere. Davon kenne ich halt auch sehr viele. Deswegen ist es auch so wichtig, mal in eine Monk-Mode-Phase zu gehen, in eine No-PMO-Phase zu gehen, um einfach mal Klarheit im Kopf zu bekommen. Weil die hat man nicht, wenn man mittendrin steckt in diesem laufenden Feel-Good des Belohnungssystems. Da man laufend zum O kommt, laufend PMO macht oder am Fappen ist oder auch Vollkontakt mit seiner Partnerin hat. Dementsprechend ist man laufend in diesem Belohnungssystem drin und erkennt gar nicht den Benefit, wenn man damit mal aufhören würde. Das sieht man erst, wenn man die Dinge aus der Vogelperspektive betrachtet und dafür braucht man ein bisschen Abstand. Und dann merkt man plötzlich, okay, Vollkontakt ist eine schöne Sache, wir alle genießen das, aber es ist völlig überbewertet. Es ist absolut überbewertet. Wenn man das mit ein bisschen Abstand sieht und die Risiken, die damit zusammenhängen, sind weitaus höher als der Nutzen, den wir daraus ziehen. Die Probleme, die daraus entstehen können, sind viel, viel größer als der Nutzen und der Benefit, also wie gesagt, den wir daraus ziehen. Weil, wie sagt man so schön, wenn wir für etwas, also unsere Leidenschaft ist immer das, was unsere Leiden schafft. Und die Worte kommen nicht von ungefähr. Und darüber, das muss man sich in der Regel mal klar machen. So, jetzt ist es so, worauf will ich jetzt hinaus? Und jetzt möchte ich die Schleife dahin mal fliegen. Und zwar ist es so, das ist jetzt war jetzt bei meiner Ex-Freundin so, dass sie jetzt ungefähr, sie war ja ein Jahr jünger als ich. Also ich bin jetzt 39, sie ist jetzt 38 und auch in der Zeit unserer Beziehung war sie also natürlich durch diese moderne Erziehungsweise und durch dieses Girl Power Movement, dem sie ja auch auf jeden Fall ja, das große Teil ihres Mindsets halt ausmacht, war sie auch der Meinung, ach, Kinder kann ich immer noch später, da brauche ich mir jetzt keine Gedanken drüber machen. Ich werde zwar jetzt bald 40, aber ich kann das noch ein bisschen aufschieben. Es wird zwar jetzt irgendwie knapp, aber nächstes Jahr geht auch noch, nächstes Jahr und nächstes Jahr geht auch noch. Also jetzt muss ich das gar nicht so wirklich machen. Und so richtig hatte sie auch, irgendwie hätte sie das dann mitgemacht, aufgrund gesellschaftlicher Anerkennung oder auch, weil man das dann irgendwann so macht und weil man es vielleicht später nicht bereuen möchte, aber nicht aus dem Grund, dass sie jetzt wirklich Bock gehabt hätte, sich darum zu kümmern und so weiter. Das war bei ihr nicht so stark ausgeprägt. So. Und jetzt, wenn das jetzt so ist, also ich wollte auch nicht unbedingt, ich hätte es dann, ich war damals Blue Pill, ich habe daran geglaubt, dass wir beide zusammen irgendwie weitermachen. Ich hätte es dann ihr zuliebe mitgemacht, muss ich tatsächlich sagen, weil wir waren ja in dem Alter, so weit haben wir unser Leben dahingehend mit Haus und das hätte alles so weit gepasst. Ich war noch Blue Pill blöd und hätte das dann auch noch mitgemacht, deswegen danke, dass auf mich aufgepasst wurde, ich selber war es nicht. Jetzt kann ich selber auf mich aufpassen, aber zu dem Zeitpunkt wurde auf mich aufgepasst. Und dafür bin ich wirklich sehr dankbar. Und da war wirklich etwas über mir, was mich geführt hat und hat mich quasi beschützt vor dem finalen Schredder. Gut, aber wenn man sich jetzt in dieser Situation befindet, dann merkt man plötzlich, wie die Schwiegermutter in Spe einen viel größeren Drang hat, dass da jetzt Enkelkinder entstehen. Das ist ja immer diese Dynamik. Wenn derjenige, der etwas mehr will, der verliert oder der ist in einer schlechteren Position, der hat weniger Macht. Und derjenige, der etwas weniger will, ist in einer besseren Position, weil er ist cool. Er kann sich angucken, wie die anderen reagieren. Er oder sie will es ja nicht unbedingt und nicht um jeden Preis. Und derjenige, der es um jeden Preis will, ist definitiv in der schwächeren, ohnmächtigeren, also mit weniger Macht versehenen Position. So, jetzt war das so, dass natürlich Schwiegermutter in Spe, also ihre Mutter, unbedingt Enkelkinder wollte. Und hat immer wieder gefragt, und jetzt könnte man doch mal, und hier und da und da und da. Und da sie ja aus einem relativ guten Hause kommt, mit zahlreichem Immobilienvermögen und so weiter, hat sie mir dann auch gesagt, würden ihre Eltern natürlich auch Support. Das ist dann auch eine ganz interessante Sache, weil ein Kinderzimmer kostet 6.000, Kinderwagen kostet 1.500 und so weiter und so weiter. Ich rede jetzt nicht von den Risiken, die danach entstehen, wenn sie ihre Meinung dem Mann gegenüber ändert und sie dann gemeinsam mit ihrer Mutter auf die Idee kommt, mich ressourcentechnisch auszuwerten. Das wäre dann der totale Super-GAU, also dann hätte ich auch durch den Schredder gehen müssen und das wäre auch definitiv dann so gekommen und deswegen kann ich immer nur wieder sagen, wie dankbar ich dem Herrgott bin, dass ich da so unbeschadet raus konnte und dieses Wissen jetzt erlangen durfte. Worauf ich hinaus, ich muss das alles erzählen, damit das Ganze dann am Ende rund wird und man das verstehen kann. So, jetzt ist es so, parallel dazu wollte ich dann irgendwann mal ein Geschäft übernehmen. So, dafür brauchte ich eine relativ hohe Summe im hohen fünfstelligen Bereich, die fast zum sechsstelligen Bereich gegangen wäre, die ich zu dem Zeitpunkt nicht hatte und die ich mir irgendwie beschaffen hätte müssen, um diese Firma erwerben zu können. So, das Geld hatte ich zu dem Zeitpunkt nicht. Da ich aber meine Freundin von jeher, also ich sage mal, sie hat immer in meinem Windschatten mitgesurft, das heißt, da ich sie, da sie nicht gearbeitet hat, da ich sie finanziell durchgebracht habe, was Essen, Tiere, Autofahren, Miete, Hausabträge, Nebenkosten, Handys, Sprit, alles meine Baustelle gewesen. Und deswegen hatte ich natürlich auch eine gewisse Selbstverständlichkeit, wenn es dann darum ging, dass ich wusste, okay, ihre Eltern haben möglicherweise gerade eine Immobilie verkauft, die haben gerade 200.000 da liegen auf dem Konto, dann war es für mich eine Selbstverständlichkeit, weil es für mich eine Selbstverständlichkeit war, deren Tochter durchzuschleifen, war es für mich eine Selbstverständlichkeit, dass wenn es um unsere existenzielle Zukunft geht, was so monetäre Interessen angeht, weil die Firma hatte ein gewisses Potenzial für die Zukunft, dass ich dann natürlich auch bei ihren Eltern mal vorspreche, wie es denn aussieht mit einer Unterstützung. Nicht geschenkt, ob sie mir einen gewissen Betrag in dieser Größenordnung leihen würden. Ich würde das dann in einer Größenordnung von 1.000 Euro monatlich zurückzahlen, bis das Ding erledigt ist. Und ob das denn möglich wäre, weil es würde ja um unsere gemeinsame finanzielle Zukunft gehen, weil das war ja damals so, dass mein Geld war nicht direkt ihr Geld, sie konnte nicht frei darüber verfügen, aber sie hatte auch nichts zu leiden. Das heißt, wenn ihr Handy kaputt war, zack, hat sie ein neues gekriegt. Oder wenn sie irgendeinen Bedarf hatte, habe ich den erfüllt. Das war nicht das Problem. Also da waren wir finanziell in einer guten Situation und ich war natürlich auch ein Super Simp, wenn man so will, was das angeht, weil da war ich wirklich Blue Pill. Da war ich wirklich Blue Pill des Grauens, weil ich meinen Alpha dadurch definiert habe, dass meine Frau nicht arbeiten muss. So war das damals. Jedenfalls bin ich ja mit einer Selbstverständlichkeit daran gegangen, dass ich dann solche Beträge natürlich da vorgesprochen habe bei den Eltern, bei ihren Eltern, weil bei meinen Eltern gibt es sowas nicht, um mir das zu ermöglichen, uns das zu ermöglichen, weil natürlich logischerweise sie davon partizipiert hätte zu dem Zeitpunkt. Nee, das war nicht möglich. Wollten sie nicht, haben sie nicht dran geglaubt, wollten kein Risiko eingehen, also mir jetzt helfen, nee, das ging nicht. So, Dann lag ich trotzdem meiner Freundin weiter in den Ohren und habe gesagt, ja, dann musst du denen das begreiflich machen, weil am Ende des Tages geht es ja auch um dein finanzielles Auskommen, weil mein finanzielles Auskommen bestimmt ja unmittelbar dein finanzielles Auskommen. Habe ich gesagt, also fahr da wieder hin, gefälligst, und erklär deinen Eltern, sage ich, dass die das Geld rüberschieben sollen. Das muss ja nicht schimmeln auf deren Konto. Also da war ich sehr selbstbewusst, weil aufgrund dieser Verwicklung, weil ich sie, wie gesagt, jahrelang schon durchgeschliffen habe, tausende, abertausende und abertausende und abertausende von Euros, die ich ressourcentechnisch beschaffen musste, um sie damit mit durchzubringen, existenziell. Und deswegen, wie gesagt, habe ich das einfach gefordert. Dann ist sie auf die Idee gekommen, weil bei mir war das ja so, ich war ja damals Immobilienmakler, bin ich ja immer noch, aber bei dem Immobilienmaklergeschäft war gerade noch nicht durchgebrochen. Das heißt, das Geschäft war noch sehr wellenförmig, dass man auch mal eine Durststrecke von 6 Monaten hatte, bis die nächsten, keine Ahnung, 25.000 Euro kamen. Und das geht natürlich schon sehr an die Substanz. Und jetzt kommt's, da meine Schwiegermutter in Spee, so nennt sich das ja, gerne Enkelkinder wollte, ist meine Freundin auf die Idee gekommen, und jetzt kommt der wahnsinnige Manipulationsfaktor, und jetzt lernen wir mal, was ein Mann wert ist. Diesen Einblick bekommt der normalsterbliche Mann gar nicht, oder beziehungsweise er begreift diese Zusammenhänge gar nicht, weil er die wenigsten Männer sich in so einer Situation befunden haben, wie ich es war. Und jetzt ist meine damalige Freundin auf die Idee gekommen, ihrer Mutter zu argumentieren, dass wenn ich diese Firma übernehmen würde, würde ja ein regelmäßiges Einkommen kommen. Und dieses regelmäßige Einkommen würde natürlich den Frieden bei uns reinbringen, dass man dann auch mal Enkelkinder in Angriff nehmen könnte. Dass man das dann mal realisieren könnte, so ein Vorhaben. Überlegt euch die manipulative Genialität, mit der meine Ex ihrer Mutter meinen Willen unterbreitet hat. Und das war das durchschlagende Argument. Und mit diesem Argument haben dann sie und ihre Mutter gemeinsam ihren Vater gegamed oder manipuliert, um einen Konsens für dieses Vorhaben herzustellen. So, da gab es eine Einigkeit dann. Und dann gab es grünes Licht für den Betrag. So, das ist also das, was wir kostenlos weggeben, also das, was uns die Gesellschaft lehrt. Ja, ja, ihr sollt schön fetten, damit eure Prostata schön entleert ist, damit ihr immer gesund bleibt. Ne, aber es reicht, wenn ihr euch gesund entleert. Natürlich muss man die irgendwann mal entleeren. Das ist klar, dass man jetzt nicht, ne, logisch, es hat alles eine Schwelle in irgendwelche Richtung. Aber die Gesellschaft hat uns halt beigebracht, ja, ja, das ist alles wertlos, das könnt ihr nach rechts und nach links spucken, das hat alles überhaupt gar keine Bedeutung, für nichts, das ist gesund sogar, das zu tun, über Testosteronhaushalte und so weiter oder Hormonspiegel spricht dabei überhaupt gar keiner, und also unser Belohnungssystem ist so übertriggert durch diese ganzen Reize, die wir den ganzen Tag bekommen, dass wir nur von einem Feelgood zum nächsten hecheln. Von einem Vollkontakt mit der nächsten Pflaume zur nächsten Pflaume. Und dass es uns nur darum geht. Und da kommt man natürlich gar nicht darauf, mal zu begreifen, was das für einen Wert hat, was ich da in meinem Magic Stick gezielt rausspucken kann. Das muss man einfach mal so benennen. Weil, und ich war ja damals Blue Pill, ich hatte diese ganzen Erfahrungen noch gar nicht. Ich wusste nicht um meinen eigenen Wert. Ich hatte meinen Wert bei weitem unterschätzt. So, das bedeutet im Umkehrschluss, ich hätte das mit den Kindern damals so mitgemacht, aber dass ich jetzt unbedingt, also ich hatte zwei Herzen immer, die in meiner Brust schlagen. Das Herz der Vernunft, das irgendwie gesagt hat, nee, also irgendwie brauche ich das alles nicht. Und das Herz der, naja, vielleicht würde ich es ja doch irgendwie toll finden, und ich wollte es dann nicht so ganz ausschließen, weil ich das alles in seiner gesamten Fülle nicht so begreifen konnte, da ich, wie gesagt, die rote Pille noch nicht genommen hatte und die komplette Tragweite noch nicht begriffen hatte. So, jedenfalls ist es jetzt so, und wenn man dann aber so ist wie ich, also so zögerlich nicht unbedingt will, und die anderen, dann merkt man, dass die anderen mehr wollen, dass mehr wollen. Und jetzt durch diese Sondersituation, die ich da jetzt erfahren durfte, habe ich sogar gemerkt, um wie viel mehr die das wollen. Gut, die haben mir das Geld geliehen, ich habe das Geld zurückgezahlt, das ist alles genullt, das ist alles gut. Aber die Lehre, die man daraus mitnehmen kann, ist natürlich gewaltig. Das bedeutet, ich hätte mir das Geld auch gar nicht leihen müssen. Unter der Argumentation oder unter der Manipulation, dass ich dann natürlich Enkelkinder, ich hätte auch Immobilien fordern können. Und inzwischen bin ich so schlau geworden, dass ich sage, okay, von mir gibt es meine scharfe Soße lange nicht mehr für umsonst. Das bedeutet, wenn wir jetzt hier eine 28, 27-Jährige haben, aus extrem gutem Hause, dann können wir ein Business machen. Ich kann mich mit der Familie an einen Tisch setzen und wir reden Geschäft. Wir reden, das ist Business Talk, was wir hier machen. So, das heißt, da Female Nature bei mir hinlänglich bekannt ist, würde ich heute sagen, okay, mein Wert ist absolut klar. Der Wert der Tochter ist, denke ich mal, dem Vater in Form von Geldabfluss und Kosten auch klar. So, und dass sie wankelmütig ist, dass sie ein wahnsinniger Problemgenerator zu extrem hoher Wahrscheinlichkeit in der Zukunft für mich werden wird und für mich ein unkalkulierbares Risiko ist, dass keine Risikomanagementabteilung irgendeiner Versicherung versichern würde. Aber ich soll das Risiko eingehen nach dem Prinzip Hoffnung. Das habe ich inzwischen gelernt. Das bedeutet, ich muss meinen Schadenersatz im Voraus verhandeln. Wenn alles gut ist, ist ja alles gut. Wenn aber alles schlecht wird, dann möchte ich meinen Schadensersatz und mein Schmerzensgeld schon im Voraus bekommen. Damit ich aus einer Position der Stärke dann leichter ertragen kann, was dann da für Probleme entstehen. Und ich rede hier nicht von irgendeinem blöden Porsche-Sportwagen für 70.000 Euro, davon rede ich nicht. Ich rede von Mehrparteienhäusern, 5 Stück. Ich möchte 4 Millionen überschrieben bekommen. Monatliche Mieteinnahmen 20.000 Euro. Und wenn mir das überschrieben wurde, das heißt, die Dinger gehören offiziell dann mir, dann kann ja auch alles schieflaufen und am Ende nehmen sie mir wieder die Hälfte weg. Dann habe ich ja immer noch Mehrparteienhäuser im Wert von 2,5 Millionen und auch immer noch 10.000 Euro Mieteinnahmen. Und auf dieser Basis können wir reden. Auf keiner anderen Basis mehr. Ich habe meinen Wert begriffen. Und wenn man das jetzt einmal gesehen hat, diesen Einblick einmal hatte, wem ist hier eigentlich was mehr wert? Und wie leicht geht das plötzlich, wenn die richtigen Hebel bewegt werden? Also hier können wir viel draus lernen aus diesem Video. Also wahnsinnig, ich habe wahnsinnig viel draus gelernt. Also einmal, zu welche manipulativen Fähigkeiten hier plötzlich entstehen und wie sind die Werteverteilungen? Und wie ist die Macht und wie sind die Dynamiken dazwischen, wenn einer etwas mehr will, der andere es weniger will und einer es unbedingt will, sodass dann plötzlich das, was vorher nicht ging, auf einmal ganz leicht geht. Ich habe jetzt nur den Fehler gemacht, dass ich mir das Geld leihen wollte. Ich hätte das natürlich auch als Förderung nehmen können. Nicht rückzahlbar. Das wusste ich aber jetzt erst im Nachhinein. Mit der richtigen Argumentation hätte ich auch das Doppelte bekommen. So, wer ist jetzt hier was wert? Wo ist der Wert? Das, was wir weggeben, um dann auch noch ressourcenoptimiert ausgenommen zu werden, unser Leben lang dafür zu arbeiten, um alles abzugeben, weil wir unseren Wert abgegeben haben, weil wir unseren eigenen Wert nicht kannten. Und wenn man das jetzt verstanden hat, das wirklich atmet, so wie ich es tue, dann reden wir vorher Business. Und dann können wir auf der Basis auch scharf in so eine Pflaume schießen. Das ist ja nicht schlimm dann mehr. Vorher muss sie natürlich nach allen Regeln der Kunst erstmal medizinisch getestet werden. Das ist ja logisch. Da brauchen wir erstmal ein komplettes Screening nach allen möglichen Krankheiten, die da sein können. Und ob sie genetisch überhaupt in Ordnung ist und so weiter, soll auch ihr Vater bezahlen. Dann kann er sie endlich loswerden. Aber die sogenannte Mitgift oder die Aussteuer, wie das früher hieß, damit man die Frau zu Hause aussteuern kann, also raus, wegsteuern kann, gab es früher was mit. Und da ich meinen Wert begriffen habe, reicht es nicht, wenn ich 50.000 kriege oder 100.000. Nein, nein, nein, über sowas rede ich gar nicht. Wenn ich sowas machen soll, reden wir Business. Und wenn die geschäftliche Vereinbarung, weil nichts anderes ist es, mit Liebe braucht mir keiner mehr zu kommen, wir reden Business. Für mich ist alles nur noch Business. Und das Business, das ich rede, das bedeutet, der Profit muss für mich stimmen. Wenn ich den Profit nicht mehr sehe, gibt es kein Geschäft. Ja, Männer, ich denke, die Message ist klar. Ich sage danke für eure Aufmerksamkeit. Ich freue mich wirklich, es war mir wirklich ein Anliegen, diesen Content mit euch zu teilen, weil solche Erfahrungen macht nicht jeder. Also wie gesagt, ich freue mich auf euer Feedback, ich freue mich auf eure Daumen hoch und ich freue mich natürlich auf eure Abos. Teilt das gerne mit euren Freunden, wo ihr meint, die sollten davon mal gehört haben. Das ist egal. Also wenn ihr hochkarätige Männer in eurem Freundeskreis habt, die wirklich ein bisschen denken können und begreifen können und lernen wollen, dann ist, glaube ich, das genau der richtige Content. Männer, ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns morgen. Schönen Abend. Tschüss.